4. Guten Morgen, Frau Schneider. Hier ist die City-Apotheke. Ihr Medikament ist gerade gekommen. Sie können es heute am Samstag noch bis 14 Uhr abholen. Danach erst wieder am Montag ab 9 Uhr. Das Medikament bezahlt die Krankenkasse. Für Sie entstehen nur Gebühren von 5 Euro. Guten Morgen, Frau Schneider. Hier ist die City-Apotheke. Ihr Medikament ist gerade gekommen. Sie können es heute am Samstag noch bis 14 Uhr abholen. Danach erst wieder am Montag ab 9 Uhr. Das Medikament bezahlt die Krankenkasse. Für Sie entstehen nur Gebühren von 5 Euro.